Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. We will continue in the Passion Translation. Wir machen weiter in der Passion-Übersetzung. With 1 Corinthians chapter 13 and verse 9. In 1. Korinther Kapitel 13, Vers 9. Our present knowledge and our prophecies are but partial. Unsere gegenwärtige Erkenntnis und unsere Prophetien sind dagegen nur bruchstückhaft. I will never forget when God spoke very clearly through this scripture to me. Ich werde nie vergessen, als Gott sehr deutlich durch diesen Vers zu mir sprach. It was more than 20 years ago. Das war vor über 20 Jahren. You know, when the Lord suddenly brought to light this scripture. Als der Herr mir plötzlich diese Stelle verdeutlichte. You know, I have known that I'm a prophet since very young age. Ich wusste schon in jungen Jahren, dass ich ein Prophet bin. Because God clearly spoke to me that He's called me to be a prophet to the nations. Denn Gott sprach ganz klar zu mir, dass er mich als Prophet für die Nationen berufen hat. And you know, when you're young and you're excited and God uses you in the prophetic. Und weißt du, wenn du jung bist und begeistert, dass Gott dich im Prophetischen gebraucht. You can think that you know everything. Dann kannst du auf die Idee kommen, dass du alles weißt. Because you have so many revelations. Denn du hast so viele Offenbarungen. You have so many things that you understand that others don't understand. Und du verstehst so vieles, was andere nicht verstehen. And then the Lord spoke to me through the scripture. Und dann sprach der Herr zu mir durch diese Bibelstelle. And he said to me, Reinhard, your knowledge will always be partial. Er sagte, Reinhard, deine Erkenntnis wird immer unvollständig sein. It doesn't matter how much you've learned and how many revelations you've received. Es ist egal, wie viel du gelernt und an Offenbarungen empfangen hast. It will always be partial. Es wird immer nur ein Teil sein. Do you know, and when this really became a revelation and understanding to my heart, als das wirklich eine Offenbarung und ein Verständnis in meinem Herzen wurde, it brought such a change in my life. Brachte das solch eine Veränderung in meinem Leben. Here is what it did for me. Folgendes hat es mir gebracht. First of all, never again did I judge anybody who did not have the same knowledge or revelation that I had. Erstens habe ich nie mehr jemanden verurteilt, der nicht dieselbe Erkenntnis oder Offenbarungen hatte wie ich. Because it became clear to me that everybody only has a partial knowledge and revelation. Denn mir wurde klar, dass jeder nur stückweise Erkenntnis und Offenbarung hat. And the more I know, the more I realize how partial my knowledge is. Und je mehr ich erkenne, desto mehr merke ich, wie unvollständig meine Erkenntnis ist. So I cannot judge anybody who hasn't had the revelation that I have, because mine is partial too. Also kann ich über niemanden urteilen, der nicht die gleiche Erkenntnis hatte wie ich, denn meine ist auch nur bruchstückhaft. The second thing that it really helped me. Das zweite, wobei es mir wirklich half. Is it helped me to walk in a sense of humility. War, dass ich in echte Demut leben konnte. Always remembering myself, reminding myself, I'm dependent on his revelation. Indem es mich immer daran erinnert, dass ich von seinen Offenbarungen abhängig bin. Not on how much I've learned and how much revelation I've gathered. Nicht davon, wie viel ich gelernt und erfasst habe. There's such a great danger for people who walk in the prophetic. Es ist so eine große Gefahr für Leute, die sich im Prophetischen bewegen. To think that because they have revelation, now they know everything. Zu denken, dass sie aufgrund ihrer Offenbarungen jetzt alles wissen. You know, some people have deep revelation in one area, but absolutely no revelation in another. Weißt du, manche haben tiefe Offenbarungen auf dem einen Gebiet, aber absolut keine auf einem anderen. I give you a very simple explanation. An example. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. You can have a really deep revelation about God desiring to be your provider. Du kannst eine ganz tiefe Offenbarung darüber haben, dass Gott dein Versorger sein möchte. But then, you can have absolutely no revelation of God wanting to be your healer. Aber absolut null Offenbarung darüber, dass Gott dein Heiler sein will. And you know, you can apply this to so many areas. Das kannst du auf so viele Gebiete anwenden. In one area you have clear understanding, in the other area you know nothing. Auf einem Gebiet hast du klare Erkenntnis und auf dem anderen weißt du gar nichts. And I've sometimes wondered if this is how God actually wants it. Manchmal habe ich mich gefragt, ob Gott das in der Tat so möchte. And I'm not saying that it is, I'm just wondering. Und ich sage nicht, dass das so ist, ich habe mich das nur gefragt. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because if you think of the whole context that Paul is writing. Denn wenn du an den ganzen Zusammenhang denkst, den Paulus hier schreibt. Remember the context of chapter 12, all about the body, we need one another. Denke an den Kontext von Kapitel 12, in dem es um den Leib geht und dass wir einander brauchen. And then remember chapter 13, no matter how much revelation you have, if you haven't loved, you failed. Und dann Kapitel 13, dass du, egal wie viel Offenbarung du hattest, gescheitert bist, wenn du nicht geliebt hast. So look at this context. Also schau dir den Zusammenhang an. The more every person, no matter how prophetic they are, realizes, je mehr alle, egal wie prophetisch sie sind, begreifen, even the greatest revelation is partial, dass selbst die größte Offenbarung Stückwerk ist, the more they realize they need to depend on other members of the body. Desto mehr stellen sie fest, dass sie von anderen Gliedern des Leibes abhängig sind. And they need to walk in love, in honor, in respect. Und dass sie in Liebe, Ehre und Respekt wandeln müssen. But look at another aspect. Doch schau dir einen anderen Aspekt an. Our present knowledge and our prophecies are but partial. Unsere gegenwärtige Erkenntnis und unsere Prophetien sind dagegen nur unvollständig. There is such a great danger for Christians. Es ist eine so große Gefahr für Christen, to treat prophetic revelation like it's complete. Prophetische Offenbarung als etwas Vollkommenes zu sehen. It's partial. Sie ist unvollständig. So some prophet comes and prophesies to us and we think it's the complete picture. Es kommt also ein Prophet und weissagt über uns und wir denken, das ist das ganze Bild. But it's not the case. Doch, das ist nicht der Fall. It can only, many times it's only part of the picture and God wants us to continually walk close to him. Oft ist es nur ein Teil des Bildes und Gott möchte, dass wir weiterhin nah mit ihm leben. So that we keep pursuing him and not the prophet. Damit wir ihm nachlaufen und nicht dem Propheten. So that we draw close to him and not the prophet. Damit wir uns ihm zuwenden und nicht dem Propheten. That we trust him and not the prophet. Damit wir ihm vertrauen und nicht dem Propheten. And I so many times have wondered, I wonder if God actually really wants it like this. So oft habe ich mich gefragt, ob Gott es tatsächlich so möchte. Because it always reminds us that no matter how deep and powerful men are, it's all partial. Denn es erinnert uns immer wieder daran, dass egal wie tief und kraftvoll Menschen sein mögen, alles unvollkommen ist. You know, when this hit me for my own personal life, als mich das in meinem persönlichen Leben traf, my goodness, it took such a huge burden off me. Da hat es eine riesige Last von mir genommen. I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because if you are known and recognized as a prophet, wenn du als Prophet bekannt und anerkannt bist, everybody believes that you have to have the full picture. Dann glaubt jeder, dass du das vollständige Bild haben musst. Understanding that I don't was so wonderful. Zu verstehen, dass ich das nicht habe, war so wunderbar. Do you know, I love to say these words. Ich liebe es, diese Worte zu sagen. I don't know. Ich weiß es nicht. I know so many pastors who cannot say these words. Ich kenne so viele Pastoren, die diese Worte nicht sagen können. Always have to know everything. Sie müssen immer alles wissen. That's dangerous. Das ist gefährlich. Because now many things they know is not revelation anymore, it's what they have themselves made up. Denn vieles, was sie wissen, ist nun nicht mehr Offenbarung, sondern was sie sich selbst zusammengereimt haben. So no matter how much you know, it's partial. Also egal wie viel du weißt, es ist unvollständig. We need one another and above all things we need the Lord. Wir brauchen einander und mehr als alles andere brauchen wir den Herrn. See you tomorrow. Bis morgen.